Kapitel 4 Adjektive Adjektiv als Nomen Übung 1 Nicht immer das Gleiche Ergänzen Sie, hören Sie dann und vergleichen Sie. A Warum kommst du so spät? Es ist doch immer das Gleiche mit dir. B Anna ist erst 5 Jahre alt? Ich dachte, die Kleine wäre schon 8. C. Weißt du was? Mein Bruder ist seit letzter Woche arbeitslos. Das Gute ist nur, dass seine Frau auch arbeitet und relativ viel verdient. D. Sabine heiratet? Wer ist denn der Glückliche? E. Rosa hat endlich einen Freund. Das Dumme ist nur, dass der Mann bald beruflich in eine andere Stadt zieht.